Antisemit, ein Vorwurf als Herrschaftsinstrument. So lautet der Titel eines neuen Buches von Moshe Zuckermann. Moshe Zuckermann ist 1949 in Tel Aviv geboren, ist Professor für Geschichte und Philosophie an der Universität Tel Aviv. Das Buch kam dieses Jahr heraus im Wiener Promedia Verlag. Die nächste Dreiviertelstunde sprechen wir mit Moshe Zuckermann über den Inhalt seines Buches. Vielleicht zu Beginn die Frage, warum ist Ihrer Meinung nach ein Buch nötig geworden, das der Frage nachgeht, dass der Antisemitismus-Vorwurf sozusagen instrumentell als Herrschaftsinstrument eingesetzt wird? Naja, die Antwort liegt eigentlich schon in Ihre Frage angelegt, denn wenn es um das Phänomen des Antisemitismus als solchen geht, da steht keine Frage überhaupt. Da ist vollkommen klar, der Antisemitismus gehört überall dort, wo er auftaucht und diese oder jene Erscheinung aufweist, bekämpft. Antisemitismus, ob nun direkt gegen Juden gerichtet, ob er das allgemeine, die allgemeine Matrix des Ressentiments, von dem sich noch einiges anderes ableitet, gehört eben als das, was es ist, ob rassistisch oder ethnisch oder xenophobisch oder wie auch immer ausgerichtet, gehört er bekämpft. Das Problem liegt nur darin, dass mittlerweile, und ich glaube gesteigert in den letzten anderthalb Jahren in der israelischen politischen Kultur schon seit längerem, dieser Vorwurf des Antisemitismus mittlerweile zu einem so dermaßen instrumentalisiert worden ist, dass der eigentliche Begriff des Antisemitismus, mithin das Phänomen, das es bezeichnet, mehr oder weniger dabei ist, entleert zu werden und dabei aber auch einiges bedient, was mit dem Antisemitismus an solchem und mit der aus ihm notwendig werdenden Bekämpfung gar nichts mehr zu tun hat. Was ursprünglich aber noch ein Erbteil der israelischen politischen Kultur gewesen ist, darüber wäre vielleicht noch extra zu reden, ist mittlerweile auch ein Teil der politischen Kultur der deutschsprachigen Länder, insbesondere von Deutschland und Österreich geworden. Und das ist in den letzten Jahren dermaßen eklatant angestiegen, dass dieses Buch notwendig geworden war. Das besagt nicht, dass der Antisemitismus aus der Welt geschaffen worden ist. Es besagt nur, dass diejenigen, die diesen Vorwurf gebrauchen heute, ihn sehr oft fremdbestimmt, also heteronom gebrauchen. Und das genau galt es zu dekodieren. Vielleicht am Anfang erstmal ein Blick auf die israelische politische Kultur, die Sie schon angesprochen haben. Vielleicht können Sie ein paar Beispiele nennen, inwiefern hier der Antisemitismusvorwurf instrumentell eingesetzt wird. Naja, es ist eigentlich eine längere und ältere Angelegenheit, die sich unter anderem daraus erklärt, dass der Antisemitismus ja ein Erbteil des Zionismus gewesen ist. Das heißt, der Zionismus basiert auf der Tatsache, dass es den Antisemitismus in der Welt gibt. Aus dem ist er ja mehr oder weniger erwachsen. Und das war auch der Grund, warum er den Antisemitismus immer bekämpfte, zugleich aber auch aufrechterhalten musste, damit er etwas zu bekämpfen hatte, solange sein Projekt nicht beendet war, welches bis zum heutigen Tag, wie Sie wissen, nicht beendet ist, denn ein Großteil des jüdischen Volkes lebt noch immer nicht in Israel. Aber diese Sache hat sich dann verdinglicht und verselbstständigt in einer Art und Weise, die auch unter anderem dafür auch zu sorgen hatte, dass die innere Konsolidierung des Landes, Kraft eben uralter Judenverfolgung, der Sicherheitsfrage, des Holocaust und eben des Antisemitismus, auch immer wieder für diese Konsolidierung gesorgt wird. Und wenn also beispielsweise an Ariel Sharon meint, dass jegliche Israel-Kritik, unter anderem die Kritik an seine Politik, die aus Europa kommt, nicht anders sein kann als antisemitisch und weil er auch dabei, also und wenn er dabei auch noch diesen Antisemitismusvorwurf mit dem vergleicht, was Auschwitz in die Welt gesetzt hat, beziehungsweise hervorgebracht hat, dann ist das natürlich eine Vereinnahmung des Antisemitismus, die nicht zulässt, dass die Kritik an Ariel Sharons Politik, wie sie bis zum Jahre 2005 betrieben worden war, legitim ist, und er instrumentalisiert eben den Antisemitismus in einer Art und Weise, die eben unzulässig ist. Denn dass Ariel Sharons Politik heftig kritisiert gehörte, das steht für mich als Linke, meines israelischen Linken, ganz außer Frage. Die Tatsache, dass er dann Leute wie meine Wenigkeit legitimierte, indem er meinte, dass wir an Antisemitismus das Wort reden, ist ja genau diese manipulative und instrumentalisierende Art und Weise, wie er sie betrieben hat. Und dazu muss noch gesagt werden, wenn er dabei auch noch den Holocaust heranzieht, dann ist das natürlich eine Entleerung dieser welthistorischen Katastrophe in einer Art und Weise, wie sie für niemanden zu ertragen ist, am allerwenigsten für Leute, die familiengeschichtlich und lebensgeschichtlich und eben allgemeingeschichtlich geschlagen sind, wie meine eigene Wenigkeit. Ja, neueres Phänomen dürfte tatsächlich dieser instrumentell eingesetzte Antisemitismus-Vorwurf in Deutschland sein. Und es hat ja fast den Eindruck, dass hier einige Gruppen, die mal der Linken zugehörten, mittlerweile aber auf dem äußerst rechten Spektrum angelangt sind, da eine Art Avantgarde gespielt haben in der Entleerung sozusagen des Antisemitismus-Vorwurfs. Die Rede ist von den sogenannten Antideutschen, die wie Sie auch ausführen, eigentlich sehr, sehr viel typisch Deutsches verkörpern. Sie gehen da auch auf einige Ereignisse in Deutschland ein, haben da den Blick auf Deutschland geworfen. Wie stellt sich für Sie jetzt als israelischer Linker diese Situation in Deutschland dar? Ja, das ist für mich eigentlich ein relativ neues Phänomen und eigentlich in der Art und Weise, wie es sich etabliert hat, unbegreiflich. Ich meine, ich wusste immer, dass die hohe deutsche Politik sehr vorsichtig umgeht mit Israel. Das war im Grunde genommen schon eine unausgesprochene Abmachung seit den 50er Jahren, dass Israel sich darauf verlassen kann, dass es von Deutschland nie kritisiert oder angegriffen wird und ganz im Gegenteil ganz behutsam behandelt wird, wofür es dann aber eben die sogenannten besonderen Beziehungen mit Israel als dem Judenstaat erhält. Es war auch mehr oder weniger gang und gäbe, dass deutsche Medien, zumindest also die etablierten Medien und besonders die bürgerliche Presse, Israel nie angeht, um nicht zu sagen, Israel auch immer unterstützt, wie es vor allem die Springer-Presse seit jeher getan hat. Neu war, was eben Sie gerade angesprochen haben, dass es da eine Verschwisterung oder eine Verzahnung oder eine Verkettung gegeben hat, die ich so nicht gekannt habe und die in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts sich etabliert hat, und das nämlich ehemalige linke Gruppen, die sich sogar einst mal antideutsche Kommunisten genannt haben, also die sozusagen aus der Nie-wieder-Deutschland-Richtung oder aus dem Antifaschismus ursprünglich gekommen waren, sich mittlerweile dann zu sogenannten Israel-Solidarisierer und Fetischisten der Solidarität mit Juden erwiesen haben, die aber allerdings mit Israel und mit den Juden ganz und gar nichts zu tun haben, sondern mit ihrer Selbstsetzung, mit ihrer Befindlichkeit. Und das ist dabei mehreres zutage gefördert worden. Nicht nur das, was sie als deutsches Phänomen, nämlich als die Selbstviktimisierung und auch endlich mal Opfer sein dürfen und so weiter, dass das mehr oder weniger auf den Punkt gebracht worden ist, sondern darüber hinaus auch eine, ja, wie soll man sagen, eine Schuldablagerung, die es ja als Matrix immer in der Selbstsetzung von Deutschen gegeben hat seit dem Zweiten Weltkrieg, dadurch stattgefunden hat, dass man sich mit den sogenannten Opfern überidentifizierte, wobei man natürlich dann aber gar nicht mehr so sehr die historischen Opfer meinte, also die Holocaust-Opfer und die Überlebenden, sondern eben das, was für sich stellvertretend dastand, Israel, und somit also eigentlich schon den ersten Kurzschluss bzw. die falsche Schlussfolgerung betrieb, indem man nämlich die Juden mit Israel gleichsetzte und dann auch Israels Politik irgendwie mit Israel gleichsetzte und somit also gleich Israels Politik auch mit den Holocaust-Überlebenden gleichsetzte, was alles irgendwie ein hanebüchenes Durcheinander ist, das eben gar nichts mehr mit Juden, gar nichts mit Israels Realität, gar nichts mit Israels Politik zu tun, aber eine ganze Menge mit den Befindlichkeiten und der Selbstsetzung von diesen Leuten zu tun hat. Das ist deshalb besonders ärgerlich, weil damit nicht nur irgendwie Juden für etwas einstehen sollen oder müssen, was gar nichts mit ihnen zu tun hat, sondern eben mit deutschen Befindlichkeiten, sondern auch, weil man damit den Juden, beziehungsweise den israelischen Juden, keinen Dienst damit erweist. Es ist eine Solidarität, die auf Falschem beruht und deshalb auch nichts anderes als eine falsche Solidarität sein kann. Ich glaube, es ist aber auch kein Zufall, dass dem so ist, denn es ist mir vor allem ihren prominenten Vertretern, dessen Namen ich jetzt mal irgendwie lieber nicht erwähne, mir mal gesagt worden, als ich ihn darauf hinwies, dass er im Grunde genommen ja gar nichts irgendwie, dass er über Israel gerade bei einem Gespräch von uns Falsches gesagt hat. Er meinte, ja, aber Moshe, es geht mir ja gar nicht um Israel, es geht mir um Deutschland. Und ich glaube, das war beredt. Ich glaube, der Mann wusste, was er redet. Und ich glaube, es ist in der Tat ein Symptom für das, was im Moment stattfindet. Wenn heute Israel irgendwie unangetastet bleibt, obwohl mittlerweile sich hier Dinge abspielen, die abgesehen von der 40-jährigen Okkupation mittlerweile in einen blanken Alltagsrassismus umgeschlagen sind und eine Faschisierung selbst der Gesetzgebung mittlerweile eingetreten ist. Also wenn das nicht mehr irgendwie angegangen werden kann, weil die Leute das in Deutschland tabuisieren, dann ist im Grunde genommen alles falsch gelaufen. Das Gedenken ist falsch gelaufen, die Solidarität ist falsch gelaufen und das Verhältnis von Deutschen und Juden ist mittlerweile falsch gelaufen. Es ist kein Zufall, dass Vertreter von diesen Leuten aus allen Ländern, also auch Holland oder aus anderen Ländern, mittlerweile in Israel sich eingefunden haben und zu niemand anderem zu Besuch waren als den rechtsradikalsten Siedlern führen. Sie werden davon gehört haben. Ja, nee, davon weiß ich nichts. Was verbirgt sich? Es gab einen Besuch von Wilders und anderen Knallköpfen aus der rechtspopulistischen Ecke Europas, die mit großer Emphase und Begeisterung von den Siedlerführern in Israel vor 3 oder 4 Wochen empfangen worden sind. Und ich glaube, sie sind von den richtigen Leuten empfangen worden. Und genau in diese Ecke gehören mittlerweile auch die Antideutschen. Die natürlich sich dann auch nochmal mit bestimmten rechten Stimmen hier Diaspora-Juden verbünden und sich sozusagen sehr stark auf die beziehen, auf Leute wie Henrik M. Broder, die eigentlich schon länger eigentlich auch für eine rechte und auch islamfeindliche, xenophobe Politik stehen. Von daher würde das sozusagen auch dazu passen. Sie haben vollkommen recht. Das ist ja auch so, dass diese Leute, die in Deutschland, sie sagen nur rechtsgerichtet, das sind im Grunde genommen Leute, die in Deutschland, die Juden, die in Deutschland leben, die in Israel eigentlich nichts zu bestellen haben, deren Stimme hier nie gehört werden, sind zu vehementesten Israel-Vertretern geworden. Also selbst im Zentralrat der Juden in Deutschland, der gar nichts irgendwie mit der Vertretung der Juden in Deutschland zu tun hat, aber sich als eine Moralinstanz aufspielen, von der ich gar nicht weiß, warum das eigentlich die Deutschen zulassen, das heißt, ich weiß sehr wohl, warum die Deutschen das zulassen, aber ich sage, das ist ja vollkommen verkehrt und ideologisch ja vollkommen aufgeladen, dass diese Leute mittlerweile dort in Deutschland eine Rolle spielen. Broder ist da nur ein Beispiel dafür, die in sich genommen schon eine vollkommene Lächerlichkeit und übrigens eine ganze Menge auch über das deutsche Establishment aussagt und nicht nur über diese Leute. Was jetzt allerdings doch mich auch immer wieder verwundert ist, der Hass, der sozusagen jetzt linke, kritische Juden und Israelis auf sich ziehen von Seiten beispielsweise dieser sogenannten Antideutschen. Man kann da sozusagen jetzt auch ihr Buch oder ihre Person erwähnen. Ihr Buch wurde in der Konkret, die ja immerhin als die größte linke Monatszeitung gilt, in der Art kommentiert, dass sie sozusagen mit diesem Buch jetzt den Antisemiten die Arbeit abnehmen würden. In einer anderen Zeitschrift, einer alten Internationalismus-Zeitschrift, IZ3W, zufälligerweise auch aus Freiburg, schreibt ein ebenfalls antideutsch geprägter Redakteur, sie wären jetzt sozusagen der Walser in Tel Aviv. Da entladen sich ja im Grunde Hassmotive, Idiosynkrasien. Können Sie die in irgendeiner Form erklären? Na ja, gut, also der eine von Konkret, das wäre der Gremlitzer, das ist ja der, von dem ich vorhin sprach, der mir mal gesagt hat, Israel interessiere ihn gar nicht, was ihn interessiere, ist Deutschland. Und von daher ist es also ganz beredt, dass er dann auch sagt, man würde den Antisemiten sozusagen die Arbeit abnehmen, wenn ich so ein Buch schreibe, wie ich schreibe, wobei ich natürlich also kein Argument einsetze und in keine Weise versucht auch irgendwie mit etwas sich auseinanderzusetzen, was in meinem Buch steht, weil es eben auch nicht kann. Er vermag es nicht. Muss ja sozusagen die Sachen, die ich in meinem Buch aufliste, sozusagen irgendwie angehen, und er kann sie nicht angehen. Er hat ja kein Gegenargument. Und das Gleiche wird auch gelten für wie immer das ist, dort in der IZW 3. Wenn er mich mit Martin Walser vergleicht, dann sei ihm das gegönnt. Nur vergisst er dabei, dass derjenige, der den Walser in seiner Zeit am vehementesten kritisiert hat, war ich in meinem Buch Gedenken und Kulturindustrie. Also ich muss mir das von niemandem irgendwie doch schon vorwerfen lassen, aber auch er selber. Ich weiß jetzt nicht, was er geschrieben hat. Ich wüsste nicht, dass er irgendwie ein Argument von mir und schon gar nicht, was den Israel-Teil meines Buches anbelangt, in irgendeiner Weise sachmäßig kritisiert hätte. Schauen Sie, diese Leute sind auf eine Position eingefahren, die sie heute eigentlich im Grunde genommen gar nicht halten können. Das heißt, diese Leute, die meinen jetzt irgendwie, indem sie sich Israel bzw. Juden solidarisch zeigen, auch das Israel, das konkret im Moment herrscht, und die Juden, wie sie sich irgendwie in der Solidarität mit Israel geben, heute unterstützen zu sollen, unterstützen im Grunde genommen etwas, das von ihrer sogenannten linken Anschauung einfach nicht vertretbar ist. Ich weiß nicht, ob die Leute wissen, was sich in Israel in den letzten 2-3 Wochen abspielt. Es ist ja unsäglich, es wird ja in Deutschland wohl kaum berichtet, aber würden die Leute sich einfach nur damit die Mühe machen, irgendwie die Haaretz aufzumachen, um zu sehen, was da berichtet wird, was Rabbine mittlerweile an Rhetorik von sich geben, was für Demonstrationen es gegen Araber und gegen Gastarbeiter hier gegeben hat in den letzten Wochen. Das ist eine Rhetorik, die nicht dem nachsteht. Also ich sage das mit vollster Verantwortung, dass in Deutschland im 1935 schon sowieso im Jahr in Deutschland von 1933 gang und gäbe gewesen ist. Hier wird mittlerweile einem blanken biologischen Rassismus das Wort geredet und keinem im Establishment stellt sich dagegen. Das heißt also, es wird sogar von Leuten wie Lieberman beispielsweise eine gesetzmäßige Unterstützung dem allen geliefert. Das heißt also, was meinen denn diese Leute im Grunde genommen, wenn sie in Deutschland, also meinen, mich kritisieren zu sollen, wenn sie sich als Linke meinen, auch noch irgendwie mit Israel zu solidarisieren, womit sie sich als Linke nicht solidarisieren können, weil Israel mittlerweile einen Rechtskurs, einen faschistischen Kurs, einen rassistischen Kurs fährt, der von niemandem auf der Welt, der links ist oder sogar noch liberal ist, vertreten ist. Würden die gleiche Rhetorik, die heute in Israel hier als Alltagsrassismus heute jeden Tag praktiziert wird, in Deutschland praktiziert werden, aber nicht irgendwie mit Arabern, sondern mit Juden, würde es den Aufschrei geben? Das ist einfach der konkreteste und der purste Antisemitismus ist. Davon wissen diese Leute gar nichts. Das heißt, die reden im Grunde genommen gar nicht irgendwie im Hinblick auf Israel, womit sie sich solidarisieren, sondern im Reden immer wieder im Hinblick darauf, wie sie sich in Deutschland zu positionieren haben. Und sie versuchen sich in Deutschland dahingehend zu positionieren, dass sie das, was sie sonst nicht irgendwie gebacken kriegen, eben durch einen Hass gegen linke Juden oder linke Israelis austoben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich also ganz radikal damit umgehen will, und in meinem Buch bin ich damit radikal umgegangen, ich gewahre dahin durchaus ein antisemitisches Ressentiment. Diese Leute sind für mich latente Antisemiten, und ich glaube, das sind ja genau diese Leute, die ehemalige Anti-Israelis waren und heute mittlerweile die große Israel solidarisiert sind, die Israel so fungibel haben werden lassen. Israel ist gestern irgendwie etwas, das man verurteilen will, und heute, womit man sich solidarisieren will, eine Projektionsfläche. Wenn Israel wieder mal, wenn es opportun ist, wieder mal Israel zu verurteilen, beziehungsweise Juden wieder irgendwie nicht gut zu finden, da sind sie wieder ganz rasch mit dabei. Das sind für mich latente Antisemiten, diese Leute. Ich denke, das ist sicherlich ein richtiges Motiv. Bei anderen kommt vielleicht noch ein anderes dazu. Gerade wenn sie aus der ehemaligen Linken kommen, dann muss man sagen, dass natürlich für viele die Sowjetunion sozusagen auch als ein wichtiger Halt und eine ja auch Verkörperung sozusagen des historischen Antifaschismus untergegangen ist und jetzt auf ziemlich merkwürdige, auch nur als projektiven Vorgang zu verstehende Weise Israel eben diese antifaschistische Projektionsfläche darstellt, aber damit genau aber natürlich... Israel ist ja nicht mehr antifaschistisch. Israel faschisiert sich zunehmend. Das ist ja das Problem. Und Israel, darüber wissen die Leute nicht, betreibt nicht nur 40 Jahre auf Okkupation, sondern Israel ist in den letzten Monaten und in den letzten 2 Jahren seit der Bildung der letzten Regierung wirklich auch legitimerweise irgendwie mit einem Antirassismus behaftet, der nur darauf deutet, dass diese Leute mit Israel nichts anderes verbinden als eben diese Projektionsfläche. Und ich meine, was darüber hinausgeht, was Sie gerade über den Kommunismus gesagt haben, das beweist ja nur im Grunde genommen, dass diese Leute versuchen, sich in irgendeiner Weise eine Position zu erarbeiten, die aber mit Linkssein gar nichts mehr zu tun haben. Und wenn sie ursprünglich meinten, irgendwie das an der Sowjetunion festmachen zu können und das heute nicht mehr können, dann beweist es, wie sehr sie im Grunde genommen ihr Linksverständnis von vornherein prekär gewesen ist. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht noch eine andere Ergänzung. Also ich denke, was schon hier in der Linken mit, und zwar auch breiter, nicht nur jetzt sozusagen bei diesen ins Neokonservative gehenden xenophobischen, anti-islamischen Ex-Linken, sondern sozusagen was auch breiter hier in der Linken natürlich beobachtet wird, ist die Zunahme eines im arabischen Raum anzutreffenden Antisemitismus, dass sozusagen Berichte kommen, dass die Protokolle der Weisen von Zion weit verbreitet sind, dass es einen sogenannten islamisierten Antisemitismus gibt. Ich meine, manche sprechen ja von etwas wie einem neuen Antisemitismus. Sie lehnen das in ihrem Buch sehr vehement ab und sagen, da gibt es sozusagen nichts Neues an diesem Antisemitismus. Aber da wollte ich doch nochmal nachfragen, die Einschätzung sozusagen der antisemitischen Bedrohung im arabischen Raum, die wird hierzulande ja auch immer sehr, sehr stark in Vordergrund gestellt. Wie sehen Sie das Phänomen und Problem? Schauen Sie, es gab im Gegensatz zum Abendland, wo es den Judenhass immer ausgeprägt gegeben hat und in der Moderne dann den Antisemitismus, der sich als moderner Antisemitismus herausentwickelt hat, mithin bis zum Vernichtungsantisemitismus, wie er sich dann im Rassenantisemitismus des 20. Jahrhunderts gerade in Deutschland herausgebildet hat, gab es in der islamischen Welt diesen Judenhass so nicht. Es gab natürlich immer auch Judenhass, aber es gab ihn nicht irgendwie immanent als den islamischen, also vom Islam ausgehenden Antisemitismus. Insofern es eine Judenfeindschaft und wenn Sie wollen, heute Antisemitismus gibt, hat das alles nur mit dem einen zu tun, nämlich mit der Tatsache, dass es ein politisches Problem zwischen Araber und Juden im 20. Jahrhundert gibt. Das ist der sogenannte Nahostkonflikt. Er beginnt übrigens noch bevor es manifest geworden ist als Israel-Palästina, nämlich 1948, nämlich mit der allmählichen Kolonisierung und Landnahme durch den Zionismus, die auf der einen Seite erklärbar ist, weil der Zionismus sich eben verstand als die Befreiung des jüdischen Volkes von seinem diasporischen Dasein. Aber man darf eben nicht vergessen, dass das nicht im luftleeren Raum passiert ist, sondern eben in dem Raum, in dem ein anderes Volk dafür zu zahlen hatte. Also auf der einen Seite hat man Verständnis dafür, dass die Juden das wollten. Sie wollten sich eben vom antisemitischen Europa und von dem Shoah-Europa loslösen. Und auf der anderen Seite muss man eben eingestehen, dass das passierte auf Kosten eines anderen Volkes. Das und nur das und eben das territoriale Moment, das sich daraus ergab, ist der Grund, warum es zwischen Juden und Arabern zu einer Feindschaft gekommen ist, die mittlerweile umgeschlagen ist in Antisemitismus. Es hat nichts Genuines mit Religion zu tun ursprünglich, also beispielsweise wie der religiöse Judenhass traditionellerweise, wie er sich also etabliert hatte, nicht nur nach dem Aufkommen des Christentums, sondern auch dann in den Kreuzzügen, in der spanischen Inquisition und noch im modernen Antisemitismus, also in seinen Anfängen im 19. Jahrhundert. All das gab es im Islam so nicht. Es gab natürlich immer auch die Juden als Ausgegrenzte, aber eben nicht so ausgegrenzt, wie sie im Ghetto-Dasein und im Verfolgten-Dasein, wie es im Abendland gegeben hat. Und von daher muss man sich die eine Frage stellen, was wäre, wenn es heute zu Frieden käme zwischen Israel und Palästina, beziehungsweise zwischen Israel und den Arabern? Und ich bin der festen Überzeugung davon, dass wenn es dazu käme, dass da eine ganze Menge überbrückt werden können, was heute dieses Ressentiment übrigens beidseitig schafft. Das ist ja nicht nur so, dass Araber die Juden hassen, sondern dass die Juden in Israel schon seit jeher die Araber gehasst haben und damit mit keinen besseren Bildern mit den Arabern umgegangen sind, als die Araber mit den Juden. Also wenn es einen arabischen Antisemitismus gibt, die Juden irgendwie als, was ich was, mit der Weltverschwörung der Weisen von Zion gleichsetzt, gab es also vergleichbare Alltagsrhetorik und auch eine hohe politische Rhetorik seitens des Zionismus immer schon. Also da macht sich also keiner was vor, keiner hat dem anderen was vor in dieser Hinsicht, aber das hat eben seine politischen, seine historischen, seine territorialen Gründe, die eben auch historisch, politisch und territorial überwunden werden können. Es hat mit dem europäischen Antisemitismus, wie er sich herausgebildet hatte, vor allem aber, wie er dann zu einem Vernichtungsantisemitismus unter den Vorzeichen des Nationalsozialismus sich herausgebildet hatte, nichts zu tun. Und nun, wenn man sagt, also die Araber machen irgendwie groß auf Antisemitismus und sind eine Bedrohung für die Juden, das ist ja lächerlich, denn ich meine, die Bedrohung für die Juden kann ja sich sozusagen heute nicht gesellschaftlich, sondern nur militärisch auswirken. Und ich kann Ihnen eine Sache versichern, kommt es irgendwie zum militärischen Kollision, kann es sehr wohl dazu kommen, dass es Israel nicht mehr geben wird, aber ich sage Ihnen gleich, es wird auch nur 80% des Nahen Ostens nicht mehr geben danach. Das heißt also, die Tatsache, dass die Araber Juden nicht mögen und Juden die Araber nicht mögen, hat natürlich mit dem Konflikt zu tun und von arabischer Seite, zumindest von palästinensischer Seite sogar nachvollziehbar. Die Tatsache, dass man daraus jetzt irgendwie einen für die Juden bedrohlichen Antisemitismus ableitet, ist für mich wirklich eine totale Lächerlichkeit, was den Nahostkonflikt anbelangt. Was Deutschland anbelangt, ist es natürlich schon wieder eine ganz andere Sache, denn womit soll man denn aufwarten in Deutschland, wenn man nicht irgendwie die Araber gleich irgendwie heranzieht als die neuen Feinde der Juden, wenn man selber irgendwie zum großen Freund der Juden geworden ist, als Deutscher. Und das ist auch der Grund, warum im Grunde genommen die Islamophobie, die in Deutschland tobt heute, im Grunde genommen nichts als Ersatz ist für das antisemitische Ressentiment. Das, was man irgendwie aus Tabugründen an Juden nicht mehr austoben darf, wenn man nicht irgendwie, was ist zum Beispiel, Martin Walser werden will oder so etwas, darf man heute ungestört, besonders nach dem 11. September 2001 und wo die hohe Politik der Welt das nur oder weniger abgesegnet hat, aber ganz besonders unter den Vorzeichen der sozialen Spannungen, die es heute gibt, wo mit einem Sarrazin gesprochen dann Deutschland sich irgendwie selber abschafft und so weiter, das darf ja dort sozusagen unter den neuen Fremden, an den neuen anderen, an den neuen zu bekämpfenden Feinden des ursprünglich Deutschen ausgetobt werden. Und die Tatsache, dass man das austoben darf, ist bedenklich nicht deshalb, weil die Juden dabei gut wegkommen und die Araber schlecht oder die Türken schlecht und so, sondern deshalb, weil das uralte Ressentiment wieder durchschlägt in dem Moment, wo es sozial kritisch wird. Und das ist ja genau das, was Adorno seinerzeit gesagt hat. Wenn er davon sprach, dass es keine Bedrohung in der Rückfall in der Barbarei gegeben hat, sondern der Rückfall in die Barbarei hat schon eben mit Auschwitz stattgefunden, dann fügt er dem auch zu. Und die Bedingungen, die dazu geführt haben, dass es zu einem solchen Rückfall hat kommen können, die sind noch keinesfalls aus der Welt geschaffen. Linke haben ja genau das zu bekämpfen, nämlich die Bedingungen, die dazu bringen konnten, dass es einen Rückfall in die Barbarei gegeben hat. Was tun stattdessen diese Linken, diese Antideutschen oder sogenannten Linken auf der antideutschen Seite? Sie bedienen sich genau dieses Ressentiments, um sich damit irgendwie nochmal deutsch zu setzen. Das ist ja das eigentliche Elend. Mhm, ja. Ich denke, für die Situation in Deutschland und auch für die Situation des Nahen Ostens ist es vollkommen richtig geschildert. Das Problem wird aber dann vielleicht noch ein bisschen komplizierter, wenn man in klassische jetzt Einwandererländer guckt, wie Frankreich oder teilweise auch England, wo tatsächlich jetzt auch unter muslimischen Einwanderern und in den muslimischen Communities doch auch teilweise ein gesteigerter Antisemitismus zu verzeichnen ist. Ja, das ist vollkommen klar. Es gibt aus Gründen, die von denen ich geredet habe, natürlich in dem Moment, wo es den Antisemitismus in den arabischen Ländern gibt, dann perpetuiert er sich sozusagen auch in den diasporischen Gemeinschaften dieser Länder. Nun, wer das sagt, muss auch zugleich sagen, dass alle Juden auch sehr stark islamophob und nicht nur islamophob, sondern Islam als islamhassende und araberhassende und was ich was sonstige Rassisten sich gerieren, nicht nur in Israel, sondern auch in den diasporischen Gemeinschaften. Da ist ja ein symmetrisches Wechselverhältnis. Das hat mit dem Nahostkonflikt zu tun. Das ist das, was man nicht begreift. Man denkt, als sei das irgendwie eine genuin gewachsene Antisemitismus, der sich irgendwie jetzt neu aus dem Nichts herausgebildet hat. Der hat sich nicht aus dem Nichts herausgebildet. Also meine Nachfrage und meine Befürchtung geht auch in die Richtung, dass sozusagen der Antisemitismus sich auch nochmal aus anderen Quellen speist als den Nahostkonflikt. Also dass er tatsächlich sich verselbstständigt hat, dass er mit dem realen Gegenstand unter Umständen auch nichts mehr zu tun hat, sondern wirklich im klassischen Sinn des Antisemitismus nichts damit zu tun hat, wie reale Juden oder Israel oder Israelis operieren, sondern er wirklich auch als eine Ideologie fungiert, die zur Stabilisierung in krisenhaften Situationen. Möchte ich auch sagen, dass auch die Juden mittlerweile den Islam und Araber auf nichts ansehen, was sie real sind, sondern nur als das, was man eben projektiv sieht. Und da, wenn ich versuche dazu, mir zu überlegen, wo rührt das her? Also warum bedienen sich sozusagen irgendwie, in Frankreich oder in England eingewanderte Moslems irgendwie des Antisemitismus? Dann hat es zunächst mal mit ihrer sozialen Lage zu tun, mit ihrem auch defizitären Dasein in einem Land, das sie von vornherein auch unterdrückt, mit sozialen Spannungen und so weiter. Und eben mit der Tatsache, dass es opportun geworden ist, in der arabischen Welt Juden und Israel irgendwie als Projektionsfläche für Aggression und Hass zu sehen. Warum ist es in der arabischen Welt dazu opportun geworden? Hat zunächst mal mit der Lage der Araber in den arabischen Ländern zu tun. Da gibt es ja auch eine ganze Menge defizitäre Momente der arabischen Staaten und ihrer Entwicklungen. Und eben in erster Linie eben auch mit der Tatsache, dass es den Auskonflikt gegeben hat. Schauen Sie, was ich nicht akzeptieren kann, ist die Tatsache, dass man mir jetzt sagt, all of a sudden, also plötzlich in der Geschichte, sind Araber mit einmal irgendwie out of the blue Antisemiten geworden. Entweder haben wir dafür eine historische Erklärung, dass Juden irgendwie falscherweise mit den Kolonialmächten eben als Kapitalisten gleichgesetzt werden und dass da ein antisemitisches Moment durchscheint. Aber dann müssen wir eben darüber reden, was der Postkolonialismus zu bedeuten hat. Es hat etwas damit zu tun, dass die Juden irgendwie etwas vertreten, das in Deutschland beispielsweise eben mit einer durchgehenden Solidarität seitens der Politik, der Medien und eben auch dieser Antideutschen geht. Und dann projiziert man eben auf diejenigen, die Verbündeten meine mich diskriminierenden Mächte sind, auf die Juden, das, was gar nichts mit den Juden zu tun hat. Aber es hat ja sozusagen seine Hintergründe, es hat ja keinen Zweck, über Antisemitismus zu reden, wenn man nicht über seine sozialen, ökonomischen und historischen Hintergründe redet. Okay. Und genau das leistet man nicht, wenn man irgendwie aus einem Vakuum heraus, aus einem Nichts heraus irgendwie plötzlich sagt, ja, hier sind ja Phänomene, mit einmal reden sie so, wie die Nazis geredet haben oder wie die Sowjets auch teilweise geredet haben, seinerzeit also irgendwie, als sie antizionistisch mit Visuals und mit Images und mit Bildern hantiert haben, die dem klassischen Antisemitismus nicht nachstanden und so weiter und so fort. Wenn man nicht versucht zu erklären, woher das kommt, leistet man ja gar nichts. Dass man dabei aber auch irgendwie meint, dass man irgendwie groß Israel solidarisch ist, indem man jetzt in einem Antisemitismus auf der arabischen Seite anprangert, beziehungsweise auch meint, damit irgendwie in Israel in irgendeiner Weise einen Dienst zu erweisen, das ist ja genau der Fehlschluss, von dem ich rede. Teile ich vollkommen die Einschätzung. Wo ich jetzt doch nochmal in dem jetzt auch schon längeren Gespräch gestutzt habe, war Ihre Schilderung von Israel als quasi ein Land, das sich zu zusehends rassistisch, fast schon faschistisch geriert. Haben Sie das eigentlich mitbekommen, was hier sich hier abspielt? Ich war das letzte Mal, wollte ich gerade sagen, ich war das... Dann haben Sie jetzt in den letzten 2-3 Wochen mitbekommen, was sich hier abspielt. Das ist ja das ganze Elend. Das ist ja das ganze Elend. Wir führen jetzt ein Gespräch über eine halbe Stunde lang und selbst ein informierter Mann wie Sie weiß eigentlich schon, das ist, glaube ich, bezeichnend für die gesamte deutsche Öffentlichkeit. Sie wissen nicht, was sich hier abspielt. Genau deswegen wollte ich nochmal nachfragen. In welche Richtung geht es? Also gibt es wirklich innenpolitisch so eine antiarabische Stimmung? Ja, ich zähle Ihnen das auf jetzt. Ich zähle Ihnen das auf. Also abgesehen davon, dass Leute wie Liebermann und seine Partei einen Diskriminierungskurs gegen die Araber hier fährt, der sowohl was die Identität anbelangt durch den sogenannten Treueeid-Gesetz versucht festzumachen, dass das also dass die Araber, die in diesem Land leben, ich rede gar nicht von den besetzten Gebieten, erstmal aufgefordert wird, ein Treueland zum jüdischen Staat zu leisten. Also Israel sozusagen nicht ein Staat all seine Bürger, sondern eben Israel als ein jüdischer Staat, was natürlich ein Araber nie und nimmer leisten kann, aber er ist eigentlich gleichberechtigter Bürger in diesem Land. Nun ist er aber natürlich kein gleichberechtigter Bürger in diesem Land, sondern wird schon seit 16 Jahren systematisch diskriminiert in der Bodenzuteilung, in der Zugang zu den Eliten und so weiter und so fort. Jetzt aber wird sozusagen staatsoffiziell ein Gesetz eingefahren, indem man versucht, das sozusagen dingfest zu machen, das per Gesetz dingfest zu machen. Ich weiß nicht, ob Sie gehört haben, dass es einen Aufruf gegeben hat in Sfat und späterhin dann in Tel Aviv und in Bat Yam und in anderen israelischen Städten, wo die Leute aufgerufen werden, arabischen Staatsbürgern Israels keine Wohnungen zu vermieten und keine Grundstücke zu verkaufen. Das heißt also, eine offiziell verkündete, von großen Massen unterstützten Demonstration, die ganz offiziell aufrufen, grenzt die Araber in diesem Land aus. Darüber hinaus kamen jetzt auch noch die Religiösen, vor allem von der Schass-Partei daher, aber auch vor allem auch Religiöse der äußersten Rechten, wie Ben Ari und solche Kahanisten, die mit Demonstrationen aufgetreten sind, wo sie sagen, man soll ja darauf achten, dass weder die Gastarbeiter, die aus den afrikanischen Ländern kommen, vor allem die Araber, keinen Zutritt mehr in die israelische Städte bekommen, damit die, und ich zitiere jetzt, die jüdische Gebärmutter jüdisch bleibt, das heißt die jüdische Gebärmutter rein bleibt, damit es also sozusagen zur Verbindung zwischen Arabern und Jüdinnen nicht mehr kommt. Das ist biologistisch, das ist rassenbiologisch, das ist ein Argument, das wir so nie gehabt haben. Das haben wir nie gehört hier in dem Land. Das ist mittlerweile gang und gäbe geworden. Und als gefragt wurde, wie kann es denn dazu kommen, dass diese Leute nicht von der Regierung oder von der Municipalität, also vom Tel Aviver Bürgermeister angeprangert werden, hat der Tel Aviver Bürgermeister, ein Mann der Arbeitspartei, gesagt, er hat Verständnis für diese Demonstration. Und alles, was sich der Ben Netanyahu hat einfallen lassen, war nicht etwa den Rassismus anzuprangern, sondern darum gebeten, dass man nicht das Gesetz in die eigene Hand nimmt. Das heißt also, die Demonstrationen selber waren für ihn okay, solange es keine Übergriffe gegeben hat. Wir reden hier von Sachen, wo sie auf den Fußballfeldern, auf der Straße, teilweise in den Medien, ganz bestimmt in den Parteien und Parlament mittlerweile eine Rhetorik betrieben wird, von der sie in Deutschland absolut keine Ahnung haben. Sie wissen nicht, was sich hier abspielt. Mein letzter Besuch liegt ein Jahr zurück. Ich war in Tel Aviv. Ich hatte den Eindruck, dass es sozusagen eine sehr liberale, man könnte fast schon sagen, postmoderne Gesellschaft gibt, auch wo sozusagen der Hass auch gerade von Jugendlichen nicht sonderlich stark verbreitet ist, sondern eher im Vordergrund die Party steht und so weiter und so fort. Nein, ich wollte nur nochmal nachfragen, werden diese Momente, die Sie schildern, stoßen die auf eine empörte Öffentlichkeit? Gibt es eine kritische Linke oder gibt es sozusagen, abgesehen von denen, die sozusagen diese rassistische Politik und diese Mobilisierung mittragen, gibt es da auch eine Gegenposition oder wird sozusagen auch in einer Stadt wie Tel Aviv mehr oder weniger das dann einfach postmodern so geduldet und man macht dann einfach weiter, einfach um zu verstehen, wie ist die politische oder auch kulturelle Situation in Israel? Also es wird nicht nur postmodern geduldet, sondern es wird auch zunächst mal, und was viel wichtiger ist, von der Polizei geduldet. Das heißt, wenn es Gegendemonstrationen gibt, sind diejenigen, die die Schläge abbekommen, nicht etwa die rechtsradikalen Demonstranten, sondern die Gegendemonstranten von den Linken, die sowieso aber eine randständige Gruppe sind. Es wird geduldet von der Polizei. Es gab keine Massengegendemonstrationen seitens der sogenannten liberalen Tel Aviver Bevölkerung, die im Grunde genommen sich aber auch irgendwo auch damit solidarisiert. Sie solidarisiert sich. Sie weiß ja mittlerweile ganz genau, dass sie auf einer historischen Wegscheide steht. Entweder ist man fähig, den Frieden zu machen, oder man geht sozusagen objektiv in Richtung einer binationalen Struktur. Und die haben alle eine riesen Angst davor. Und ich glaube, dass die Tatsache, dass es keine riesige Gegendemonstration dagegen gegeben hat, hat einzig damit zu tun, dass diese Leute im Grunde genommen sich irgendwo um Dreiecken rum sogar mit dem, was die Rechten da von sich auskotzen, solidarisieren. Natürlich würden sie das rhetorisch nie zugeben. Es ist ja nicht so, dass sie im Alltag von Israel ja nicht irgendwie das hedonistische, mittelmeerische, was sie erlebt haben, in Tel Aviv vor allem, erleben können. Es ist ja aber genau die Frage, welche neue Formation der Rhetorik und der politischen Handlungspraxis sind mittlerweile legitim geworden und wie haben sie Einzug in den Konsens gefunden. Das sind Rhetorik, wie ich sie zumindest in Israel immerhin schon von insgesamt 60 Jahren, 50 Jahren gelebt hat, so nicht gekannt habe. Ich kann natürlich darauf hinweisen, dass es früher schon diese Ansätze gegeben hat. Die sind aber jetzt manifest geworden. Und was ich Ihnen beschrieben habe, ist nur ein kleiner Klacks von dem, was ich Ihnen jetzt stundenlang erzählen könnte. Und ich glaube, die Tatsache, dass die Haaretz davon jeden Tag voll ist, dass die Haaretz, die eine keine linke, sondern eine liberale Zeitung, eine linksliberale Zeitung ist, voller Entsetzen von dem redet, was ich Ihnen jetzt gerade nur angedeutet habe, ist Indiz genug dafür, dass wenn man sich nur informieren wollte, das heißt also, wenn sich sozusagen die deutsche Öffentlichkeit darüber informieren wollte, sie könnte ja, Haaretz gibt es ja auch auf Englisch, Haaretz gibt es ja im Internet mittlerweile, sie könnte sich darüber informieren, sie will sich nicht darüber informieren. Und von daher sind selbst Leute wie Sie, die ja immerhin sich mit dem Phänomen beschäftigen und informiert sind, selbst Sie wissen nicht, was in den letzten Wochen sich hier abgespielt hat. Wir haben es hier mit einem blanken Alltagsrassismus zu tun, der mittlerweile auch gar nicht sich mehr schämt, wenn man diesen Leuten sagt, aber ihr seid doch Rassisten. Und daraufhin kriegt man eine Antwort zu hören. Ja, wenn es darum geht, die jüdische Reinheit bzw. die Homogenität des Judentums zu wahren, dann bin ich gegen Rassist. Also diese Antwort wäre vor 10, 15 Jahren so einfach nicht möglich gewesen. Die ist mittlerweile möglich geworden. Die Leute sind mittlerweile stolz darauf, Rassisten zu sein. Sie sprachen jetzt aber auch von einigen kleinen Gruppen und Gegenaktionen und Demonstrationen. Können Sie vielleicht nochmal kurz gegen Ende von dem Gespräch vielleicht skizzieren, was sind es denn für Kräfte, die sich im Grunde gegen diesen Mainstream dann stellen? Das sind allesamt Kräfte, die immer schon gegen die Besatzung gewesen sind, immer schon für eine israelisch-jüdisch-arabische Solidarität gewesen sind, die immer schon auch zivilgesellschaftlich gegen das protestiert haben, was eben das Establishment alles anstellt, um die Zivilgesellschaft auszuheben. Das sind aber eben kleine Gruppen, das sind randständige Gruppen, das sind Leute, die auf der einen Seite aktiv sind gegen die Mauer, die Mauer in Westjordanland. Das sind Leute, die sich immer schon eingesetzt haben für eben die israelisch-arabische Friedenspolitik und die israelisch-palästinensische Solidarität. Das sind Leute, die gegen den israelischen Militarismus protestieren. Das sind Leute, die gegen das Establishment dahingehend sind, weil sie auch merken, wie mittlerweile auch die gesamte Ausrichtung der israelischen Politik darauf aus ist, sozusagen die Eliten immer mehr zu stärken und die große Bevölkerung im Grunde genommen hinter sich zu lassen, also auch ökonomisch. Das sind aber eben randständige Gruppen, das sind kleine Gruppen, das ist keine Massenbewegung. Das, was man früher hätte noch erwartet, dass beispielsweise eine Gruppe wie Peace Now sich dann erhebt dagegen und massenweise mit Dutzend, wenn nicht Hunderttausenden von Menschen dagegen protestiert, das findet ja nicht statt. Das sind eben kleine Gruppen, und weil sie eben klein sind und weil sie randständig sind, weil sie teilweise auch selber zionismuskritisch sind, sind das auch Gruppen, die immer wieder auch verkloppt werden. Das sind auch immer diejenigen, die auch nie in die Presse gelangen. Das sind immer wieder die Leute, die die Schläge von der Polizei beziehen, ohne dass in irgendeiner Weise irgendein Polizist dafür Rede und Antwort zu stehen hätte. Und das sind natürlich Sachen, die man schon lange kennt, die aber an der Stelle eklatant werden, wo diese Gruppen im Grunde genommen eine Speerspitze und eine Avantgarde darstellen, die aber nirgends als eine Avantgarde sich breit machen kann, beziehungsweise erst überhaupt wahrgenommen werden kann. Ja, Moshe Zuckermann, vielen Dank für das lange, ausführliche und doch sehr interessante Gespräch. Ich danke auch Ihnen.